da standen sie vor ihm aufgepflanzt, Ulbricht, Ackermann, Florin, Matern, und sie hielten ihren Kopf nicht unterm Arm, breit standen sie vor ihm, grinsten ihn an. War dies nun ein kameradschaftliches Grinsen, wie es vorkam zwischen solchen, die in der gleichen bedrohlichen Lage waren, oder besagte ihr spöttisches Lächeln, das sie von seiner Abtrünnigkeit wussten? Er war aber nicht abtrünnig. Er arbeitete wie kein anderer draußen für die Stärkung der Partei. Diese Stärkung bedeutete für ihn jedoch auch eine Erneuerung der Partei. Nie mehr eine Partei, in der dieses Grauen voreinander aufkommen musste. Dengel drängte sich an ihn heran, er schob ihn von sich weg. Er, Vertreter der Partei im Exekutivkomitee der Komintern, war von nationalistischer Gesinnung, konnte reden vom deutschen Wesen. Darin stimmte er mit Ulbricht nicht überein, hatte dieser doch ihn, Funk, nach Schweden geschickt, dass er die nationalistischen Äußerungen des Abschnittsleiters untersuche. Es blieb indessen die Unsicherheit, ob Ulbricht nicht, bei den Spannungen, die zwischen ihm und Pieck bestanden, Mewis wieder zur Stärkung seiner Gruppe zu sich herangezogen hatte. Fast ließ die undurchsichtige Haltung, die Glück auf und Seidewitz einnahmen, darauf schließen. Alle würden, wenn man es von ihnen forderte, so meinte er jetzt, gegen ihn auftreten. Seidewitz, dessen beide Söhne aus erster Ehe in Moskau verhaftet worden waren, hatte zu tun, um seine Parteitreue unter Beweis zu stellen. Von Matern, dessen früheres Zimmer er jetzt bewohnte, war ihm keine Nachricht zugekommen. Er wusste nicht, wie der Bericht, den er ihm vor der illegalen Ausreise anvertraut hatte, in Moskau beurteilt worden war. Auch Materns Ansichten waren oft umstritten gewesen. Dass er ihm einen Rapport übergeben hatte, ohne Stahlmann darüber zu informieren, konnte gegen ihn und gegen Matern ausgelegt werden. Doch wenn dieser ihn angeklagt hätte, wäre er längst von seiner Tätigkeit entbunden worden. Solange ihm über den sowjetischen diplomatischen Apparat in Stockholm nicht die Weisung zur Rückkehr zugestellt wurde, konnte er davon ausgehen, dass Pieck ihn noch stützte. Doch selbst auf Pieck konnte er sich nicht ganz verlassen, denn vielleicht hatte er nur deshalb Einspruch erhoben gegen seine Reise nach Berlin, weil er fürchtete, er würde dort ein eigenes Parteizentrum gründen. Und als stärkstes Mittel, seine Gefügigkeit zu erzwingen, konnte seine Frau benutzt werden. Lotte hatte er, gleichsam als Pfand, in Moskau zurücklassen müssen. Die Trennung von ihr, die Sorge, was mit ihr geschehen würde, wenn er sich weigerte, zurückzukehren, war die schwerste Belastung in einer Situation, die auch bei der Genehmigung zur Weiterarbeit kaum mehr zu ertragen war. Der Ausschluss aus der Partei aber war unvorstellbar. Und doch hatte er ständig dieser Möglichkeit gewärtig zu sein. Der Halt in der Partei war für ihn, dessen Aktionen im tiefsten Untergrund stattfanden, die Voraussetzung zum Überleben. Neben ihm waren nur noch Rosner, Stahlmann, Mewis und Henke. Seidewitz durfte sich, wie Glück auf, frei bewegen, wohnte zusammen mit seiner Frau und seinen beiden jüngeren Kindern, war im Besitz von Arbeitsbewilligung und Fremdenpass. Nach außen hin traten Glück auf und Seidewitz in der weit verzweigten Emigration in Erscheinung, nahmen einen Platz ein zwischen vielen Unpolitischen, zwischen Sozialdemokraten und Angehörigen der Kommunistischen Partei und gefährdeten sie sich auch durch den Verstoß gegen das Gebot, sich nicht politisch zu betätigen, so konnten sie doch unbehindert mit deutschen und schwedischen Freunden Umgang pflegen, Informationen einholen, Veranstaltungen, Bibliotheken und wissenschaftliche Institutionen besuchen. Die völlige Zurückgezogenheit hatte eine Reduzierung der eigenen Person zur Folge. Manchmal, da die kurze winterliche Helligkeit kaum durch die Ritzen der Gardinen drang, ging ihm der Sinn für den Wechsel zwischen Tag und Nacht verloren. Er sah sich wie in einer Zelle. Verstand jetzt, wohin die Isolation den Gefangenen treiben konnte und in welch unaufhörlicher Übung das Bewusstsein gehalten werden musste, um dem Druck der Verhöre nicht nachzugeben. Er brauchte sich nicht mehr zu fragen, was sie alle während der Prozesse zu den unwahrscheinlichen Geständnissen gebracht hatte. Das Eingesperrtsein war es gewesen, der Verlust jedes Gedankenaustauschs. Da konnte nichts mehr überprüft werden, An niemandem mehr ließen sich die eigenen Zweifel messen. Im Kerker entstand die Bereitwilligkeit, etwas Unverständliches anzunehmen. In dieser Lage wurde das Unbegreifliche plötzlich begreiflich. Und eine Erleichterung musste es dann sein, wenn jemand eintrat, der bestätigte, dass man recht hatte mit seinen wahnwitzigen Annahmen. Wenn ein Staat, dessen Gerechtigkeit mir immer als unumstößlich erschienen war, gegen mich Anklage erhebt, sagte er sich, dann kann ich nicht widersprechen, denn damit würde ich alles aufgeben, was für mich bisher höchste Wahrheit war. Indem ich dem Staat Recht gebe, gebe ich mir selbst Recht. Würde ich leugnen, dann risse ich mir den Boden unter den Füßen weg. So würde ich schließlich, dachte er, das Bekenntnis ablegen, nur um aus dieser hermetischen Abgeschlossenheit heraus und wieder zur Übereinstimmung zu kommen mit dem, wofür ich gelebt hatte. Er sprang auf und sprach laut zu sich selbst. Wenn die Partei mich verstoßen würde, dann würde ich nicht zögern, der Partei ihre Fehler vorzuhalten. Er lief zur Tür, legte das Ohr an das Holz. Es war still in der Wohnung Elvira Gustafssons, der Schwester Fritjofs. Die alleinstehende Frau arbeitete tagsüber als Kassiererin in einem Bierlokal am Kornhamstag. Auch ihre beiden Söhne, Rolf, der Bäcker, und Lars, angestellt bei der Feuerwehr, kamen erst abends nach Hause. Langsam ging er zum Schreibtisch zurück. Erhielte ich den Befehl zur Reise, dachte er, ich würde ihn nicht befolgen. Er setzte sich, grub sich ein in die Papiere, schrieb weiter. Zwischen seinem freiwilligen Gefangensein und der Verbannung in der Legalität saßen Warnke und Werner, jetzt auch Wagner und Sager, hinter den verriegelten Eisentüren des realen Gefängnisses, abgeschnitten von der unteren und der oberen politischen Ebene. Mewis wohnte bei seiner Gefährtin, die er hinter der dünnen Gardine des Fensters stehend die Tochter im Kinderwagen spazieren führen sah. Die Disponentgatter ging sie hinunter, zur Parkanlage neben der Luxfabrik. Henke trat vorsichtig aus der Tür Nummer 60 an der Döbelnsgata, wo er bei Hanna Gustafsson wohnte, und schlenderte hinüber zum Vanadis-Hügel, um den Vögeln im kahlen Gebüsch Brotbrocken zuzuwerfen. Stahlmann war immer unterwegs. Er war der Einzige, der alle Verstecke kannte, der bei Arndt auftauchte, bei Rosner und bei Funk, dort jeden Tag pünktlich um 12:30, um die schwedischen Nachrichten zu hören und die deutschen um 1 und die sowjetischen auf der Kurzwelle um 2:00. Er verstand nicht, warum die Genossen sich in die Haare gerieten über die nationale Frage, während er den Tisch mit reichlicher Verpflegung deckte. Die Manuskriptblätter beiseite schiebend, bestimmte er, dass nur von einem einzigen nationalen Kampf gesprochen werden könne, dem Befreiungskampf in der Sowjetunion. Nur dort hätten die Völker sich erhoben, von den Kindern bis zu den Greisen. Nur dort seien alle verbunden in einer riesigen gemeinsamen Leistung, wie vor einem Vierteljahrhundert. Nur dort würden keine Opfer gescheut. Nur dort gäbe es kein Zurückschrecken vor der Not, vor den Leiden. Überall, in den anderen Ländern Europas, könne es für die wenigen, die sich nicht hatten besiegen lassen, keine andere Aufgabe geben, als den sowjetischen Volkskrieg zu stützen. Erst wenn die Angreifer geschlagen seien, sei ein Denken an den Aufbau der eigenen Nationen möglich. Wer nach mir suchte, hätte mich auf der Hornsgata finden können, nah an der Ecke des Ringbecken. Einer wartete auf die Papiere, die ich in der Aktenmappe trug. Stets wartete irgendwo einer, in seinem Bunker, kritzelnd, entwerfend, verwerfend. Und wir liefen unsere Zwischenbahnen ab, sorgten dafür, dass die eingekauften Zeitungen und Bücher verteilt, die Kommentare weitergeleitet, die Manuskripte zur Druckerei der Partei oben an der Kungsgatte gebracht wurden. Sahen uns nicht um, gingen gleichmütig durch die bewachte Stadt, verweilten vor Schaufenstern, schlugen uns den Schnee vom Mantel, standen an den Haltestellen der Straßenbahnen, zwischen anderen mit Mappen, Taschen und Beuteln. War mir am Norrabandorget, wo ich im Gewerkschaftshaus meine Sprachübungen betrieben hatte, das Schreiben noch als ein Handwerk erschienen, das ich äußerst mangelhaft beherrschte? Und waren mir meine ersten Versuche dort in der Laube, in einem der kleinen Gartenhöfe zwischen den Häuserreihen am Weserdeich, die Überlegungen mit Berthold Merz beim Führen des Griffels bestürzend nah gewesen? So war es jetzt viel später geworden, zwei Jahrzehnte später. Ich konnte schreiben und lesen mit solcher Fertigkeit, dass ich nicht mehr wusste, wie mir dies zugekommen war. Und dabei musste ständig unterschieden werden zwischen den Schichten der Sprache. Da war diese Wörterwelt aus Hochgestimmtheit, wie die Politik sie gebrauchte, und die alles aufgezehrt hatte, was einst menschliche Hingabe war. Da gab es die Sprache, in der die Nachrichten wie die Börsenberichte gebracht wurden, in der sich die Anstrengungen als steigende und fallende Zahlenbündel zu erkennen gaben, Aktienposten von Lebenden gegen Tote gesetzt, von Belagerern gegen Verteidiger, von Angreifern gegen Fliehende, in der das Geschrei, das Stöhnen, Verbluten verschwanden in der schnellen Nennung von Städten, Gebirgen und Meeren. Da war die graue Sprache derer, die umherirrten zwischen den Fälschungen, die sie sich zu eigen gemacht hatten. Da war die Sprache, an der ich im Stillen arbeitete und deren Worte sich am schwersten finden ließen. In diese Sprache gehörte, was meine Mutter auszudrücken versucht hatte. Und was, je näher das Greifbare kam, immer dünner und hilfloser wurde und beim Anrühren schon vom Vergessen bedroht war. So schien alles wesenlos geworden zu sein, was uns bei ihrem Flüstern gebannt hatte. Und wenn ich mich an ihre Erlebnisse erinnern wollte, ließ ich kaum mehr etwas erkennen, was im Verhältnis stand zu dem Monströsen, vor dem sie ausgelöscht worden war. Es war immer nur ein schwacher Abklang von Ereignissen, wie sie auch unzähligen anderen widerfahren waren. Und selbst das Letzte, das sie von sich gegeben hatte, als sei es eine Eröffnung, ließ nur ein paar kleine, traurige Striche und Flecken zurück, als ein Muster vielleicht, in das wir selber etwas hineinsetzen sollten, mit dem sich das Größere, der Anfang vom Ganzen, fassen ließe. Aber dies eben war es ließ sich nicht fassen, ebenso wenig, wie sich die Gesamtheit fassen ließ, der wir verpflichtet waren, und die wir, um uns darin zurechtzufinden, zu einem Revier abgesteckt hatten. Und es war noch eine andere Sprache, die von den Ursprüngen her kam, die Sprache des Traums. Diese Sprache hatte nur wenige Worte, fast nur Bilder. Und was zu hören war, waren Laute, die aus der Zeit stammten, in der wir des Sprechens noch kaum mächtig waren. Das meiste in dieser Sprache war von Empfindungen bedingt. Und weil Empfindungen nie genau bestimmt werden konnten, bestand hier alles aus einem Wechsel von Wallungen, in denen Erstaunen und Grauen, Freudigkeit und Tränen ineinander übergingen, und die hervorgebrachten und wieder zerfließenden Figurationen glichen einander nie, besaßen nur verborgene Ähnlichkeiten, die eine Erregung hervorriefen und zu immerwährenden Vergleichen lockten. Ein besonderer Sinn ließ sich nicht darin sehen, dass mein Gehirn jeden Grashalm, jedes Blatt am Efeuspalier des Stücks Garten in sich aufgenommen hatte, es sei denn, dass ich die Intensität der Wahrnehmung, des Am-Lebenseins in der Leuchtkraft des Bilds äußerte. Und wie sich mir das Gemäuer, der magere Birnbaum, die Pfosten zum Aufhängen der Wäsche eingeprägt hatten, so wurde jetzt auf der Hornsgarter alles überdeutlich. Es war, als seien die Fahrzeuge und die Vorbeigehenden in die kalte Luft gemeißelt. Klingelnd rollte die Drei vom Hager Park her auf dem Weg zur Högerletskirche an mir vorüber, und mir entgegen, durch Schneestaub glitt die Zehen, über die Schleuse würde ich sie fahren und die Skepsbro, den Kungstredgarden, den Humlegarden, das Stadion entlang in Richtung Robsten, an der Lidingöbrücke. Gesichter schimmerten hinter den Hauchlöchern in den vereisten Scheiben. Es war 3:05. Die Minuten, die vor mir lagen, bis zum Glockenschlag 3, an dem ich am Treffpunkt zu sein hatte, waren ausgefüllt mit dem langsam kürzer werdenden Straßenabschnitt, mit Häuserfronten, Fensterreihen in leichten Verschiebungen bis zu 5 Stockwerken. An einem Trikotageladen schloss sich das Kino Lido an, mit einer Beschirmung überm Eingang und Fotokästen, aus denen Charles Boyer und Paulette Godard mich anlächelten. Die nächsten gewölbten Schaufenster waren leer, die Lokale dahinter befanden sich im Umbau. Es folgten im Haus Nummer 96 der Frisiersalon Eva und Lundströms Obsthandel, flankiert von Pilastern, die bis zum Zwischenstock aufstiegen. Gegenüber im Haus 75 lag ein Eisenwarengeschäft und daneben die Elektrofirma Svea, deren Verkaufsräume das gesamte Erdgeschoss einnahmen. Hier war das Mauerwerk von großen Steinblöcken durchsetzt, An den Fenstern der oberen Etagen waren Gesimse angebracht und die Dachkante wurde von einem ornamentierten Vorsprung gestützt. Reicher verziert noch war das niedrigere, aus der Mitte des vorigen Jahrhunderts stammende letzte Gebäude des Viertels mit lilienförmigen Eisenbeschlägen über den Fenstern, wo die Apotheke ihren Sitz hatte, deren Biber, nachdem sie sich nannte, unterm Torbogen hockte. Auch das Eckhaus auf meiner Seite, Nummer 102, wo der Ringweg die Hornsgatter durchkreuzte, war ausgestattet mit den Erkern und Pfeilern einer vergangenen Bauperiode. Die Schaufenster von Ivar Johanssons Manufaktur boten Garne und Nähwaren, Strümpfe und Unterkleider an. Ich blieb stehen an der seitlichen Auslage, dort, wo die Fassaden der Häuser bis zum Baugelände am Straßenende verliefen, sah Hansson, die junge Funktionärin der Partei, auf mich zukommen. Niemand war in unserer Nähe. Der Schneefall lichtete sich, gab den rötlichen Schein der untergehenden Sonne frei. Bänder und Servietten betrachtend, hielt ich mit der linken Hand die auf die Brüstung des Fensters gestellte Mappe. Schon fasste Hansson mit ihrer rechten Hand den Griff, verweilte noch einige Augenblicke neben mir und ging dann weiter, mit der Mappe, über die Hornsgatter. In der Mappe lagen die Fahnen eines Aufsatzes, den Funk diesmal unter dem Namen Wegner zum Gedenken an Rosa Luxemburgs Todestag geschrieben hatte und die ihm zur letzten Korrektur zugestellt werden sollten. Dies war auch wieder solch ein in sich zerstrittenes Werk, voller Mut, voller Feigheit, voll krampfhaftem Geschichtssinn und erzwungenen Fälschungen. Ein Wagnis hätte es sein können, den Namen der Revolutionärin in Erinnerung zu rufen. Er wäre dabei ihrer Unbestechlichkeit gerecht geworden. Jetzt aber widerfuhr ihr, ganz in den Dienst dessen gestellt, was sie so glühend kritisiert hatte, eher eine erneute Schändung. Doch vielleicht genügte auch schon, von ihr zu sprechen, die seit vielen Jahren aus den Annalen der Partei gestrichen war, zusammen mit ihren nächsten Mitkämpfern, die sie überlebt hatten, denn über sie zu schreiben bedeutete, selbst wenn es sich nur um ein paar Tiraden handelte, dass insgeheim auch darauf hingewiesen wurde, wer bei der Gründung der Partei im Dezember 1918 neben ihr gestanden hatte, Verrufene, Ausgestoßene oder Ermordete. Alle die Spartakisten, Brandler, Thalheimer, Knief, Flieg, Eberlein, Remmele, Fröhlich. Nur einer aus ihrem Kreis war noch heil, Pieck. Und von diesem, der als einziger der alten Garde der Partei vorstand, mochte Funk den Anstoß zu der kleinen Schrift erhalten haben. Als Solveig Hansson, die Vorsitzende des Jugendverbands, hinter der Hausecke mit dem vergoldeten Biber verschwand, trat ich ein in den Kurzwarenladen, um ein paar Knöpfe für meinen Mantel zu kaufen. Zwischen Frauen, die Garn und Bänder aussuchten, wartete ich. Alles, was in dem Aufsatz, den Hansson in der Mappe trug, von Funk nicht hatte ausgesprochen werden können, klang beim Nennen des Namens Rosa Luxemburg auf. Die Abführung Remmeles, zusammen mit Frau, Tochter und Sohn, zur Erschießung. Die Verschleppung des schwerkranken Eberlein in den Hinrichtungskeller. Das Ende Fliegs, der sich trotz Münzenbergs Abraten 1937 nach Moskau begeben hatte. Das Verschwinden der anderen, die Ende der 20er Jahre schon aus der Partei ausgeschlossen worden waren und von denen nur Thalheimer Zuflucht in Havanna, Fröhlich in London gefunden hatten. Und die Vertreibung aller Gefährten Luxemburgs rief nicht nur den Gedanken an die verblendeten politischen Machtkämpfe, die Tilgung jeglicher Rücksichtnahmen wach, sondern auch das Entsetzen über die Raserei, von der die Intelligenz zerrissen worden war. Denn hatten die Verhärteten es auch verstanden, den Verfolgungen zu entgehen, so waren die Besten als Erste der Parteidiktatur zum Opfer gefallen. Dies war das Furchtbare, dass die Partei, deren Aufgabe es gewesen wäre, für die Befreiung der Kultur zu wirken, ihre schöpferischen Denker vernichtete und nur die Schablonen noch gelten ließ. Sie alle, die sich um Luxemburg versammelt hatten, waren Fürsprecher einer Revolution gewesen, die die guten Fähigkeiten des Menschen zur Entwicklung bringen sollte. Und so wie der Faschismus eingeschlagen hatte auf die differenzierten Leistungen von Kunst und Literatur, so war auch vom Zentrum des Kommunismus die Destruktion der Intellektuellen angeordnet worden. Tretjakow war nur einer der Führenden zwischen vielen anderen gewesen, die der Barbarismus zerstampfte. Und hätten sie, die Luxemburgs Linie folgten, Einfluss ausüben dürfen, so wäre das Bild, das Funk mit gebundenen Händen gezeichnet hatte, von anderem Aussehen gewesen. Welches Interesse, fragte ich mich, hatte die Internationale daran gehabt, jetzt den Namen Luxemburg in ihre Zeitschrift zu setzen? Seitdem Fröhlich, vom Zentralkomitee beauftragt, Luxemburgs Werke herauszugeben, 1928 wegen Rechtsabweichung aus der Partei geworfen worden war, war weder von ihr noch von ihren Taten zu hören gewesen. Ausgesperrt von den Archiven hatte er indessen diese erste Biografie über sie geschrieben, kurz vor Kriegsausbruch im französischen Exil abgeschlossen und im vergangenen Jahr in England herausgegeben. Am Ende wollte Funk sogar die Leser in Schweden auf Fröhlichs Werk aufmerksam machen, das dieser Tage im Schaufenster von Sandbergs Buchhandlung auslag. Und vielleicht genügten ihm seine Umschreibungen, wenn es nur darum ging zu sagen, dass wir diese Gestalt, deren dunkle, scharfe Gesichtszüge und helmförmig hochgestecktes Haar auf dem Umschlag des Buchs zu sehen waren, für uns, um die Partei zu neuem Leben zu erwecken, wiedergewinnen müssten. Wahrscheinlicher aber war, dass das Zentralkomitee den Zeitpunkt für geeignet hielt, an die revolutionären Traditionen in Deutschland zu gemahnen, und dazu könnte Luxemburg, die manchen aus der vorigen Generation der Arbeitersoldaten noch bekannt war, dienen. Die Stimme der Verkäuferin schreckte mich auf. Gebeugt über die Theke stand ich und kramte. Mit den Knöpfen, die mir am Mantel fehlten, ging ich hinaus auf die Straße, wo mir einer entgegenkam, dessen Gesicht in der Sekunde, da die Augen sich auf mich richteten, eingedrückt wurde und zu einer blutigen Masse. Durch den rot flimmernden Schnee fuhr sie, sah vor sich auf der hölzernen Bank der Straßenbahn sitzend die riesigen Blöcke des im Bau befindlichen Krankenhauses auf der Anhöhe, mit scharfen Lichtern in den Fensteröffnungen und Scheinwerfern zwischen Gerüsten und Kränen. Vom Fahrer, der den Hebel schon angeruckt hatte, war sie, als sie winkend gelaufen kam, noch eingelassen worden durch die Klapptür. Eng an sich gepresst hielt sie die Mappe. In weitem Bogen schaukelte die Ringlinie Nummer 4 vorbei an den Betonmauern. Auch das Warenhaus am Skanstul überragte wie ein Leuchtturm die aufgerissenen Felsen und den Wald der Pfeiler für die neue Brücke. An der Haltestelle am Park überm Hammarby-Hafen waren die Lampen spärlicher, die Häuser dunkler geworden, und nach dem Verlassen des gleißenden Wagens, beim Gang die Södermannergata hinauf, der Gotlandsgata entgegen, zeigte sich den nicht mehr geblendeten Augen noch einmal der dämmerig verfärbte Himmel, von dem die Silhouetten der Mietskasernen sich abhoben. Hell im letzten Viertel der Gotlandsgata lagen nur die kleinen Läden, wo der Schuster Brotstedt auf die Sohle hämmerte, die Wäscherin Anna Eriksson beim Plätten war, der graue Kopf des Händlers Olsson zwischen Broten, Flaschen und Konservenbüchsen auftauchte, der Tabaksverkäufer Helander Zigarrenkäste ordnete und der Friseur Atlas Wolf gleich neben dem Eingang zum Haus 76a am Fenster auf Kunden wartete. Da sein Blick auf sie fiel, ging sie ein Stück weiter, auf die Katharina Bangata zu, hinter deren kahlen Bäumen die Volksschule aus leerer, zertrampelter Schneefläche aufstieg, und entfernter der Weiße Berg mit seinen alten Holzhäusern kaum mehr kenntlich war. Sie wandte sich um, ging nah an der Fassade zum Portal zurück, trat schnell ein, stieg die drei Treppen hinauf, läutete an der Tür mit dem Namen Gustavsson, wie abgesprochen, dreimal. Rechts am Vorflur gab es einen Balkon zum Teppichklopfen überm Hof, der von Brandmauern und schwärzlichen Werkstattbauten umschlossen war. Die Tür wurde geöffnet, im unbeleuchteten Vestibül stand er, der Svensson genannt wurde, und winkte sie hinein in das zur Straßenseite führende Zimmer, in dessen Mitte sich unterm seidenen Schirm der Deckenlampe ein großer, runder, mit Papieren bedeckter Tisch befand. Dass er nie mit ihr redete, wenn sie zu ihm kam, verwunderte sie nicht. Sie wusste, sie hatte einen der Leiter der deutschen Partei vor sich. Sie hatte nichts zu fragen, nur abzugeben, was für ihn bestimmt war, entgegenzunehmen, was er weitergeleitet haben wollte. Auf einen Stuhl zeigte er, sie setzte sich, wartete, bis er fertig wäre mit der Durchsicht der Blätter, die er der Mappe entnommen hatte. Sie hätte es als störend empfunden, von ihm in ein Gespräch gezogen zu werden. Sie wollte nichts wissen, sie war nichts als eine Ordonnanz. Die Schritte, die sie in diesen Unterstand geführt hatten, würde sie leugnen. Der franzenbehängte Schirm über dem Schreibenden war braun, wie alles im Zimmer. Alles war wie versenkt, verkohlt. Als ungewisse Formen standen ein Sofa, ein paar Schränke an den Wänden. Kein Laut von der Straße drang durch das verhängte Fenster. Hier war kein Platz für Persönliches. Dennoch war sie, als sie sah, wie ihm die Hände beim Zurückreichen der Druckbögen zitterten, nah daran, ihn anzusprechen. Beunruhigt blickte sie in sein kränklich bleiches Gesicht, doch als er sich gleich wieder dem Tisch zudrehte, nur die Hand zu einem Gruß erhoben oder einem Wegwinken, ging sie mit der Mappe aus der Wohnung die Stufen im trüben Treppenhaus hinunter und draußen dann nach rechts, um nicht noch einmal am Laden des Friseurs vorbeizumüssen. Die Stadt im Januar 1942 war für uns eine Stadt im Krieg. Die Städte, deren Namen zwischen den Schneekrusten an den Zeitungskiosken wechselten, gingen ein in diese Stadt. Jeder der gewöhnlichen Tage war für uns ein Kampftag mit berstendem Puls, keuchendem Atem. Ein Tag des Fallens und des weichen Vergehens im Schnee. In dieser Stadt, in der sich niemand zu scheuen brauchte, das Ziel seines Wegs anzugeben, wanderten wir hin und her, zu Ausflüchten bereit, einer Sache dienend, die sich hier nicht verteidigen ließe, die uns belasten würde wie ein Verbrechen. Und waren wir auch Fremde in dieser Stadt, zugehörig nur etwas weit Entferntem, an dessen Bild wir beim versteckten Zusammensein bauten, so nahm der Kriegsschauplatz der Straßen doch immer wieder diese Überdeutlichkeit an. Wir ertasteten die Gemäuer, nahmen deren Glätte oder Körnigkeit in uns auf. In uns ein brannten sich die Schilder an den Toren, die Türgriffe legten sich hart in unsere Hände, niemand sonst blickte auf zu den Fenstern wie wir. Die Nummern und Namen an den Häusern, die Kennzeichen der Straßen, die Uhrzeiger, waren zum Inbegriff unseres Lebens geworden. Wir bewegten uns von einem Merkmal zum anderen. Eine Verabredung zu versäumen, eine Adresse zu vergessen oder preiszugeben, wäre der Zerstörung unserer Existenz gleichgekommen. Dieses Abwarten und Berechnen, dieses Zählen, diese Blicke auf die Uhr, dieses Schielen aus den Augenwinkeln, um das Verhalten der Menschen in der Nähe wahrzunehmen, dieses Hintreten nebeneinander zur Übergabe einer Mappe, dieser Gang über eine Straße, dieses Betreten eines Hauses, Verlassen einer Tür, dies alles, so gleichgültig, so langweilig für andere, war für uns voll unmäßiger Spannung. Gerade weil ich mit niemandem darüber sprechen konnte, nahm das Gleiten des Blicks von Tornummer zu Tornummer, das Kollidieren mit auftauchenden Passanten solche Gewalt an, dass die Gedanken unaufhörlich erbebten. Das reglose Ausharren auf einem Stuhl war damit angefüllt, sich den Lageplan der Wohnung einzuprägen, in der man sich befand. Der Raum neben dem Zimmer des Schreibenden am Tisch gehörte den Söhnen der Gastgeberin, die in der Küche die Bank zur Schlafstätte gemacht hatte und vor deren Ankunft man verschwunden sein musste. Die Küchentür stand offen zum Vestibül, die Dunkelheit hinterm Fenster zum Hof würde zunehmen und, wenn man nach erfülltem Auftrag hinaustrat, zur frühen, blau-violetten Nacht geworden sein. Solveig Hansson, sportlich gekleidet, die Baskenmütze auf dem kurzen blonden Haar, begegnete mir oft. Auch sie wohnte in der Flemminggatter, weiter oben, dort, wo die Straße an den Hang des Staatshagen grenzte. Von ihrem Zimmer im Erdgeschoss Nummer 93 würde sie leicht über den Hof durch die Ausgänge der Nachbarhäuser zur Friedhelmsgatter oder Arbeitergatter entkommen können, und immer war der Schritt ins Tor zum Parteigebäude an der Kungsgatter, um die Manuskripte zum Druck zu geben, wie das Eintreten in eine Falle. Und fast spöttisch stellte sie auch diesmal fest, dass sie noch nicht gefasst worden sei. Wir wussten, nachdem wir erfahren hatten, Steffelbauer, Emmerlich, Gloger und Grünberg seien am 10. Januar zum Tod verurteilt worden, dass auch die schwedische Polizei ihre Anstrengungen verschärfte, unsere Verbindungsstellen mit dem deutschen Untergrund aufzudecken. Selbst Stahlmann hielt sich jetzt zurück. Hansson war die Einzige, die sich noch zu Funk begeben durfte, wie nur ich übrig blieb, Rosner zu besuchen. Zu ihm nahm ich den Umweg über die Nordpulsgatter. die lange Ausfahrtstraße, die am Observatoriumberg die Trotningata fortsetzte und sich solchermaßen als Ader quer durch die Innenstadt zog, vom Helgiansholm her bis zur Landstraße nach Haga, besaß eine eigentümlich ansaugende Tiefe. Jenseits des Odenplans war zur Zeit, da Strindberg hier in den Gehöften am Rand der Anhöhe seine Jugendjahre verbrachte, der Blick frei über Gärten und Weideplätze geglitten, ehe die großen Ziegelsteingebäude längs des Wegs zu den Zollhäusern errichtet wurden, heute noch die gleichen, die Strindberg auf seinen Wanderungen gesehen hatte. Am Kiosk, in der Mitte des Platzes, kaufte ich die Zeitungen ein, die täglich über die Veränderungen an den Fronten berichteten. Vor Schukows Armeen flüchteten die Deutschen in der Ukraine, auf der Krim zogen sie sich zurück, Straßenkämpfe rasten in Briansk, Taganrog war geräumt worden, als ich vorüberging an der Hamburger Brauerei, erbaut auf dem Boden von Strindbergs abgerissenem Elternhaus, hinter den hohen Bogenfenstern erglänzten die Kupferzisternen, Hongkong war in den Händen der Japaner, Singapur stand in Flammen, Thailand hatten die Japaner erobert, den Philippinen näherte sich die japanische Flotte. Während ich vorbeikam am Nordhulls-Krankenhaus, diesem düsteren Bau, dessen Tor sich nie zu öffnen, das alle Besucher abzuweisen schien, in dem die Verlassenen, die dem Tod geweihten, lagen, und das der weitläufige Kastanienpark mit seinem Schweigen umgab, und am Witwenhaus der Gemeinde an der anderen Straßenseite mit der Jahreszahl 1879 über der Tür und den lanzenförmigen Stäben am Zaunsockel. Ungenügend ausgerüstet für den Winterkrieg waren die deutschen Truppen, hatten mit einem schnellen Sieg wie im Westen gerechnet, die Frauen strickten Fausthandschuhe, Pulswärmer und Socken. Timoschenko ging über zur Offensive im Donetzbecken. Umfassende Einberufungen fanden statt im Reich. Auf Hochdruck lief die amerikanische Rüstung, und die Inschriften las ich oben an der Fassade der Matthäus-Volksschule, dass wir nicht für die Schule, sondern fürs Leben zu arbeiten, dass wir das Vaterland zu lieben und für dessen Ehre zu sterben hätten. Und zu den Kämpfen um Dniepropetrovsk stieg flüchtig die Erinnerung auf an ein Gespräch in Cueva la Potita an einem Novemberabend über den Aufbau des Stauwerks, den Stolz nach Geleistetem. Schwer waren die Verluste auf beiden Seiten in Finnland. Gefroren ragten Arme und Beine von Leichen aus dem Schnee. Die deutschen Transportzüge rollten durch Schweden, und vor mir lagen die beiden gleichförmigen gelben Zollhäuser mit dem schornsteingekrönten spitzen Dach, am Ende der Nordhulsgata, dort, wo es unter der Eisenbahnbrücke hindurch weiterging zur Straße nach Haga, auf der Strindberg seinen Weg, die große Landstraße entlang, zu Ende ging. Am 31. Januar hatte ich mich, wie jeden Sonnabend, zum Nordhulsplatz begeben, um dort 5 Uhr nachmittags mit Stahlmann zusammenzutreffen und Material für Rosner in Empfang zu nehmen. Hier an der Haltestelle der Straßenbahn Nummer 3, hinter mir die Schlucht, die, als Strindberg noch nicht mit dem Schreiben begonnen hatte, mit Linden bepflanzt worden war, vor mir in der Ferne der Haager Park und der Friedhof, wo Strindberg lag, überkam mich diese Empfindung des Lebensflusses, des Übergehens von Vergangenem in Zukünftiges. Hier an der Stadtgrenze, am Eisenbahndamm, entstand auch für mich eine jener Stationen, in die der Dichter seinen Weg eingeteilt hatte. Und dieses Sich-Besinnen ließ mich auch dann noch nicht los, als der Feldhauptmann mich längst in das kleine Café gezogen hatte, das in einem der Zollhäuser eingerichtet war. Was wir vorhatten, war notwendig. Fragwürdiges Zweifel gab es nicht. Und doch war in unserem Gespräch auch etwas anderes zu spüren. Eine Welt, die noch erschlossen werden musste. Höhnisch zitierte Stahlmann Sätze aus der Rede, die am gestrigen Abend aus dem Sportpalast in Berlin über Europa geschallt war. Nicht die Russen, der Winter habe die Umstellung vom Angriff auf Verteidigung erzwungen. Wenn der Frühling komme, werde das Verlorene zurückgewonnen werden. In der Stube mit den Lämpchen und Blumenvasen auf den Holztischen lachte er pustend über der Kaffeetasse, schob mir dann wieder ernst das Paket für Rosner zu. »Ich dürfe mich nicht abschrecken lassen«, sagte er, »wenn er das nächste Mal, vielleicht auch in 14 Tagen, nicht käme. Ich hätte mich hier wie abgemacht einzufinden, wenn ich keine andere Weisung erhielte.« Er habe den Verdacht, dass ihm kürzlich die Kleider in der Kabine des Zentralbads an der Trotningarda durchsucht worden seien. Es sei ihm übrigens beim Schwimmen etwas Sonderbares widerfahren, und er hielt inne, sah mich an mit zusammengekniffenen Augen. Vor ihm aus dem Wasser sei der Kopf Bucharins aufgetaucht, der er dort einst bei seinem Besuch in Stockholm im April 1916 festgenommen und triefennass abgeführt worden sei. Der Verzicht auf das Schwimmen würde ihm am schwersten fallen. Allein der Gang durch den Vorgarten der Badeanstalt, dieser Oase in der Stadt, mit den Brunnenbecken, den Skulpturen und Fliesenverzierungen, habe ihm Freude bereitet. Wir trennten uns. Ich sah ihn mit schweren Schultern im noch breiteren Mantel, den Kopf unbedeckt, die Hände in den Taschen, auf Haga zugehen. Nach Hagalund wanderte er, dem Vorort, wo er jetzt am Roßstiegen Nummer 7 bei einer schwedischen Genossin wohnte. Hier in einem der gezimmerten, ornamentierten Arbeiterhäuser, voll altmodischer Möbel, mit gläserner Veranda und kleinem Garten, hatte er bei Meyerholm ein Heim gefunden, von dem sonst niemand wusste. Noch lag die Landstraße weit offen vor ihm. Links auf der Anhöhe erhoben sich die Neubauten des Karoliner Krankenhauses zwischen den Fichten. Rechts, am Abhang zum Brunswickensee, hatte ein Zirkus sein Zelt aufgeschlagen. Artisten, beäugt von einem festgepflöckten Dromedar, jonglierten mit Tellern vor dem bunten Wagen. Ein Harlekin hielt die Hände übers offene Feuer. Auf dem Friedhof, gegenüber den königlichen Parkanlagen, ragten die Reihen der Grabsteine aus dem Schnee. Elstern flatterten in den Baumskeletten. Auf einem Pfad tauchten schwarz gekleidete Gestalten auf. Bald würde man ihn nicht mehr aus der Entfernung beobachten können. Kein Auto könnte sich mehr heranpirschen. Verschwinden würde er dort, wo es keine geraden Linien mehr gab, in den schmalen Gassen und Treppenwegen, zwischen den blanken Zäunen und Hecken, den Häusern, an denen die Arbeiter in ihrer Freizeit geschnitzt und gehobelt, in deren Gärten sie ihre Apfelbäume gepflegt, ihre Beete gegraben hatten. Verkriechen würde er sich im verschnörkelten Häuschen, die Nacht hindurch, am warmen Kamin, den Candide lesen oder etwas von Balzac, von Zola, was Meyer ihm aus der Bibliothek geholt haben mochte. An den Wänden gab es auch hier diese Bilder mit Birken und Schwänen. Einmal hatte er ihr gesagt, er werde ausziehen, wenn sie diese Pinseleien nicht wegnehme. Aber er hatte es gleich, als sie gehorchen wollte, rückgängig gemacht, sollte doch der Anblick der weißen Rinde, des Gefieders bleiben, wenn sie dran hinge. Der Alte, Glatzköpfige und der Schnauzbärtige mit der Pfeife seien auch nicht besser gemalt gewesen. Dass er jetzt da, in dem Knusperhäuschen zwischen den Heinzelmännchen, sein Leben verbringen musste, dachte er, das war die Strafe dafür, sich ins Hinterland verzogen zu haben. Und plötzlich sah er sich in einer Geröllhalde am Ebro. Die Pistole hatte er einem Brigadisten an den Nacken gesetzt und abgedrückt. Vornüber war er gestürzt, von ihm allein zum Tod verurteilt, wegen Feigheit vom Feind. Feigheit. Die Nerven hatten ihm versagt. Geheult hatte er, nach Hause wollte er. Vorwärts, sang er, einbiegend in die Straße nach Hagalund, vorwärts. Internationale Brigade, hoch die Fahne, sang er, marschierend, hoch die Fahne der Solidarität. Dass der Flamingo aus Zelluloid im Fenster an der Oblandsgata stand, dass also Rosner noch in seiner Kammer war, überraschte mich fast, als hätte ich erwartet, dass die Wohnung ausgeräuchert worden sei. Ich erhielt von ihm Funks letzten Aufsatz zum Ehrentag der Roten Armee. Von Lenin und von dem großen Jetzigen war die Armee aufgestellt und zum Ruhm gebracht worden. Kein Wort über ihren eigentlichen Gründer. Zu Hansson hatte ich dieses Schriftstück zu bringen, dass sie es sogleich bei der Druckerei abgebe. Nicht nur die Dörfer und Städte im Sowjetland lagen zertrümmert, verwüstet worden war auch dessen Geschichte. Doch am Gesichtsausdruck des gealterten Einsiedlers sah ich, dass er meine Einwände nicht verstehen würde, dass er nur noch einen Kampf zwischen Phantomen führte, nichts mehr wusste von dem, wofür wir eines Tages würden Rechenschaft ablegen müssen. Hatten die Fälschungen auch Funk in solchem Maß abgestumpft, dass er den Zugang zur Wirklichkeit verlor, fragte ich mich, oder war die Bezeichnung Friedemann von anderen ausgedacht worden? Sah Stahlmann im Lügen und Liquidieren zulässige Mittel der Selbstverteidigung? So meinte Hodan, dass er sich frei mache von allen Verfälschungen, indem er sich der westlichen Front zur Verfügung stelle. Auf das Haus des britischen Botschafters ging er zu, am Rand des Tiergartens, vorbei an der anglikanischen Kirche, erbaut aus rotem Granit bis zur Turmspitze, wo der güldene Engel die Posaune blies zum jüngsten Gericht. Da Menschen auf der Straße zu sehen waren, ging er erst hinunter zur Bucht des Sees, blieb auf dem Weg stehen, vor den Enten, die auf dem Eis zwischen dem Schilf watschelten, hörte das Heulen der Wölfe aus dem Tierparkskansen, drüben vom anderen Ufer her, wandte sich dann um und ging fröstelnd und hustend zu der weißen Villa, drückte auf den Knopf am Tor, das sich ihm öffnete. Die Mappe, mit der er sich abschleppte, war angefüllt mit seinen Auslegungen, die Situation in Deutschland betreffend. In Stichworten zunächst, wie er sich die Arbeit, die er antreten würde, dachte. Es handelte sich um Vorschläge für die künftige Handlungsweise, um Beurteilungen der geistigen Lage, geistig zu viel gesagt, Zustand des Denkens, Denken zu viel gesagt, der Anpassung, des Folgeleistens, die Jugend vielleicht erreichbar, patriotische Einstellung, diszipliniert in ihren Organisationen, gleichzeitig entpolitisiert, eher unter Suggestion stehend, ohne auch nur einen Hauch von Ahnung, der Führer könne irren, ohne Einsicht in historische Zusammenhänge, doch offen noch für Schulung, im Gegensatz zur übrigen Bevölkerung, wo Passivität herrschte, empfindungslos angesichts der unmenschlichen Taten, Weigerung, das, was man vor Augen hatte, sehen zu wollen, das, was einem bewiesen wurde, glauben zu müssen, Blindheit der Grund für das Wegschieben von Schuld, alles vermeiden, was zur Überbrückung von Grauen und Frieden führen könnte. Sonst wieder der alte Begriff von Freiheit, reden zu dürfen, ohne Verantwortung, Notwendigkeit, das zu zerschlagen, was Erkenntnis verhinderte. Frage, ob in diesem Sinn das Zertrümmern der Städte angebracht sei, oder ob die Androhung von Vernichtung eher noch stärkeren Verteidigungswillen, noch tiefere Verblendung hervorrufen würde. Frage, ob die totale Immoralität eine Grundlage abgeben könne für die Etablierung einer neuen Moral. Immer wieder die Antwort, dass allein mit Bomben der immensen Gewalt beizukommen, dass nur in der Niederlage Voraussetzungen zu finden seien für ein Verständnis der Ursachen des Kriegs. Dagegen das Wissen, dass es den streitbaren Materialismus, den marxischen Zukunftsglauben nicht mehr geben würde, sondern nur noch Nihilismus oder Hoffnungslosigkeit. Und dass die Betroffenen nichts anderes wollten, als von heute auf morgen zu leben, abwartend, was kommen werde. Deutschland, so hatte er skizziert, sei 70 Jahre hinter der Weltgeschichte zurück. Die Kommune habe keine Wirkung hinterlassen. Noch herrschten Rokoko-Potentaten, jeder Auftrieb in den Kindern zurückgeprügelt. Gültig Pubertätshelden wie Siegfried, Horst Wessel. Staatsform Primitivimperialismus. Nie eine Kapitulation zugegeben. Legende vom Siebenjährigen Krieg. Legende vom Dolchstoß 1918. Verbreitung der Illusion bei der Katastrophe der Arbeiterbewegung 1933. Die kommunistische Partei sei nicht besiegt worden. Stets Gereiztheit, Aggressivität auf unbequeme Einwände hin. Identifizierung nur, wenn das Vorbild einem selbst so ähnlich war, dass man sich im anderen liebt, weil wiederfindet. Führerkult nicht erklärbar, wenn der Führercharakter der Masse fremd, also aufgedrängt wäre. Mit Tennant, dem Presseattaché, konnte er offen reden, brauchte seine Zeit in Spanien nicht zu verschweigen, seinen sozialistischen Standpunkt nicht zu leugnen. Dennoch äußerte er nichts über seine Vorstellungen, wie die politische Front auszusehen habe, und es war dies weniger aus Furcht, für einen Parteigänger der Kommunisten gehalten zu werden, sondern weil die Ungewissheit in ihm selbst war, weil er an der Möglichkeit zweifelte, dass sich mit dem Sieg auch die Brüche, die Verletzungen der Würde heilen ließen. Und wenn es schien, dass jetzt, da sie alle als Alliierte dem gemeinsamen Feind gegenüberstanden, die ideologischen Fragen bedeutungslos geworden waren, so war er sich doch bewusst, dass hinter dem Zusammensein mit Tennant, der der Labour-Partei nahestand und den er seit seiner Tätigkeit beim Völkerbund kannte, andere Interessen standen, die alles, was sie erörterten, zu Täuschungen machen würden. Denn die Großmacht, die ihn bei sich nicht eingelassen, die nur als Berater angenommen hatte, war keine Institution, der es um eine Umwandlung der Menschen in Deutschland ging, sondern um ihr großes Geschäftsunternehmen, das, wie schon in Spanien ersichtlich gewesen war, auf der Ebene des Kriegs weiterlief. Tennant hatte dem Botschafter Mallett zu verstehen gegeben, dass Hodan sich nicht in den Dienst des Aushorchens, des Spionierens ziehen lasse, sondern dass seine reichen Erfahrungen und psychologischen Kenntnisse bei der Behandlung von Kriegsgefangenen und beim Versuch, Einblick zu gewinnen in die Bestrebungen innerhalb der fortschrittlichen Emigration, von Nutzen sein könnten.